Kundgabe 4510. Empfangen durch Bertha Dodder am 13.12.1948. Gerechtigkeit. Sühne für Sünden. Gericht. Es fordern die Menschen meine Gerechtigkeit heraus, denn sie sündigen in einem fort. Sie sind über alle Maßen unduldsam. Sie haben keine Liebe im Herzen. Sie sind voller Hochmut, voller sinnlicher Begierden. Sie sind ohne Mitgefühl für den Nächsten, voller Missgunst und Neid und durch ihre Lieblosigkeit fähig zu schlechtesten Handlungen. Und also sündigen sie wieder mein Gebot der Nächstenliebe und wieder mich selbst, der ich ihnen dieses Gebot gegeben habe. Wer aber mein Liebegebot verletzet, der geht meiner Liebe verlustig. Er entfernt sich von mir und verhärtet sich mehr und mehr, bis ich ihn wieder ins Gericht nehme, das heißt, seine Neubannung in der Materie stattfindet. Dann ist meiner Gerechtigkeit Sühne getan. Doch gerichtet hat sich der Mensch selbst. Nur liegt mein Gesetz von Ewigkeit diesem Vorgang zugrunde, der mit Recht eine Strafe genannt werden könnte, wenn er nicht gleichzeitig ein wirksames Erziehungsmittel darstellte, also immer wieder meine Liebe zu dem Geschaffenen durchstrahlen ließ, also niemals als Zorn anzusehen ist. Gerechtigkeit schaltet niemals die Liebe aus. Gerechtigkeit fordert aber auch Sühne, auf dass die Sünde selbst entkräftet wird. Denn meine Geschöpfe leiden unter der Sünde und können nur durch eine gerechte Sühne dieses Leid verringern oder aufheben. Ein sündiger Mensch also befindet sich im Gericht, das heißt, in einem gebannten Zustand, der leidvoll ist. Er muss Genugtuung leisten. Er wird gezwungen, das zu tun, was er freiwillig nicht getan hat, als Mensch. Er muss dienen. Freiwillig dient der Mensch, so er in sich die Liebe erweckt. Laster und Untugenden aber verdrängen die Liebe, und er suchet zu herrschen, wo er dienen sollte, und sein Denken und Handeln ist sündhaft. Und so nun eine Wandlung im Stadium als Mensch nicht mehr zu erwarten ist, wird er in einen Zustand versetzt, wo das Geistige gezwungen ist zu dienender Betätigung, um wieder den freien Zustand zu erreichen und es die Willensprobe des freien Dienens noch einmal ablegen kann. Es ist dieser Entwicklungsgang von mir aus nur Gerechtigkeit, doch nicht im Zorn, sondern in der Liebe begründet und immer vom Menschen selbst im freien Willen bestimmt, so dass er sich selbst in das Gericht stürzt, so wie er sündigt gegen das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Amen.